50 Foothoes aus San Francisco mit einem Track von ihrem 67er Debütalbum Cauldron. Read the Signpost heißt der Song, und bevor ich den ersten Ton dieser Platte überhaupt gehört hatte, vor immerhin 25 Jahren war das, konnte ich damals schon ahnen, dass es da experimentell und psychedelisch zugehen würde. Da war einmal das Cover mit Milchstraßennebel, wogender See und merkwürdigen geometrischen Symbolen. Und auch die Instrumente, die auf dem Cover aufgelistet wurden, lassen interessante Klangzutaten erwarten. Das Tereminis zu hören, Ringoszillatoren, eine sogenannte Squeaky Box und ähnliches. Für jede bekannte Band mit psychedelischen Wurzeln wie Jefferson Airplane und Grateful Dead gibt es zahllose weniger bekannte, die in den USA in der zweiten Hälfte der 60er Jahre Songstrukturen auflösten und bis dato unerhörte Klänge in die Rockmusik einbauten. 50 Foothoes ist eine von ihnen. Ihr Debütalbum ist aber immerhin vor einiger Zeit als CD wiederveröffentlicht worden. Von amerikanischer Psychedelia zur britischen Version. Ausgerechnet eine riesig erfolgreiche Mainstream-Band machte sich schon im Frühjahr 66 daran, mit Sound zu experimentieren. Das nächste Stück wurde laut Cover-Info am 6. April 1966 aufgenommen. 1989 erschien auf einem Raritäten-Sampler diese Version der Nummer, und in dieser vorläufigen Abmischung ist viel deutlicher zu hören, was da von Tonband an unerhörtem Zeug eingespielt wurde.